sie jeden Mann enttört. Jeder sagt ideal, findet sie kolossal und brennt wie Stroh. Und mir geht es ebenso. Und immer schlimmer wird das sowieso, wenn ich der Friederike tief in die Augen blicke, dann dreht sie sich nicht um, denn sie ist gar nicht dumm. Wenn ich die Friederike in ihre Arme zwicke, dann schreit sie auch nicht auf, dann guckt sie nur ganz schlau. Dann schaut sie sehr gescheit und zuckt an ihrem Kleid und sagt sie wär von heut und wüsste schon Bescheid. Wenn ich der Friederike dann noch das Herzchen knicke, dann geh ich mit ihr aus und sie mit mir nach Haus. Sich nicht um, denn sie ist gar nicht dumm. Dann guckt sie sehr gescheit und zupft an ihrem Kleid und sagt sie wär von heut und wüsste schon Bescheid. Ja, ja, ja, ja.